Sian Tan und seine angebliche Machtstellung sind so lächerlich veraltet. Es ist eine neue Zeit angebrochen und er hat es nicht einmal bemerkt. Er wird untergehen. Zuko, da kommt Fan Huen, dein Onkel. Ihr rückt jetzt sofort die Beweise heraus oder es wird euch schlechter gehen. Das ist doch nicht dein Ernst. Dich habe ich schon einmal ausgenockt, Fan Huen. Na, komm nur her, du. Aiua! Kollegen, Zuko, wir verschwinden. Raus hier! Hast du alles vorbereitet, Zuko? Die Tickets für den Oriental Pearl Tower habe ich. Los, über die Straße! Dort vorne ist es! Wo denn? Da ist der Eingang. Gut. Seht doch! Fan Huen rennt aus dem Aquarium. In Deckung! Hat er uns gesehen? Oder nicht? Dann rein in den Tower. Hier, unsere Tickets. Gut. Hier entlang, bitte. Da ist der Fahrstuhl. Och, boah, ist der voll. Egal. Wir quetschen uns dazu. Komm. Darf ich mal kurz? Sehr freundlich. Danke. Danke. So. Und jetzt rauf zum Aussichtsbereich.